Tradition, billiger Technologie. Alles das klingt ideal, wenn Sie keine Probleme hätten. Welch Land verdreht beschrieben von Radio, Fernsehen und Gazetten? Doch die Medien lügen nicht, in ihrer Macht ist der Bericht. Ein riesen Volksverdummungsheer. Diese sind nicht mal zu schlecht für die Botschaft von Freiheit und Recht. Das Fazit aller Quatschaktionen, dieser Idiotie, ihre Funktion. Auch die Medien lügen nicht, denn ihre Macht ist der Bericht. Ein Riesen. Die Augen auf, also hört die Maß auf nachzudenken, bevor sie euch vollständig lenken.